Abscheuliches Verbrechen hat sich US-Bundesstaat Florida abgespielt. Zwei nackte Männer liegen schwer verletzt am Boden. Was kurz zuvor passiert ist, klingt wie aus einem schlechten Horrorfilm. In einem Akt des Gewalts attackiert der eine Mann den anderen und reißt ihm die Haut vom Gesicht. verraten. Ja, das ist wahr. Also gut, wenn es dich stört, dann bin ich ab jetzt eben kein Geräuschemacher mehr. Und wir brauchen das Geld für Crystal Meth.